Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Taxi! Taxi! Der Mord an Suzy Pommier. Le meurtre de Suzy Pommier! Le meurtre de Suzy Pommier! Von Emmanuel Beauf. Le meurtre de Suzy. Le meurtre de. Le meurtre de Suzy Pommier. Suzy Pommier. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Ein Film mit bösem Ende. In der Salle Bra waren an diesem Abend alle Persönlichkeiten aus der Welt des Films versammelt. Daneben Künstler, Schriftsteller, schöne Frauen. Les Deux Mondes, der neue Film eines jungen, erfolgreichen Regisseurs, sollte seine Premiere erleben. War die Rolle für die Schauspielerin Suzy Pommier nicht zu schwer? Marcel Donat, ihr Partner, hatte sich bisher durch einen völligen Mangel an Natürlichkeit hervorgetan. Das Publikum, zugleich enthusiastisch und feindselig, diskutierte noch vor Beginn über die Qualitäten des Films. Ich hatte noch nie solches Lampenfieber wie heute Abend. Das ist keine Anfängerin mehr. Neben der Künstlerin saß Pierre Navré, der Sohn eines Bankiers. Obwohl er mit einer sehr hübschen Frau verheiratet war, hatte er sich vor einem Jahr mit Haut und Haar in Suzy Pommier verliebt und keine Ausgaben gescheut, um sie zu betören. Ein Gongschlag. Musik erklang. Die Vorstellung hatte begonnen. Ich muss dir etwas gestehen. Ja, Liebling? Ich bin gezwungen, dich zu verlassen. Meine Geschäfte rufen mich ins Ausland. Und bei meiner Rückkehr werde ich mich verheiraten. Meine Familie verlangt es. Es war die Geschichte einer Tingeltangel-Sängerin, in die sich ein reicher Industrieller verliebt. Du Scherz. Er schwört ihr ewige Liebe, zieht sie aus der Gosse, hebt sie zu sich empor. Nein, es ist die Wahrheit. Und lässt sie wieder fallen. Du Feigling. Ein Feigling bist du. Es kommt zu einer peinlichen Szene im Badezimmer der jungen Frau. Der Industrielle betritt den Raum, die Aufschläge seines Jacketts voller Kriegsorden und sagt: Sieh her, nicht alle haben geurteilt, dass ich ein Feigling bin. Darauf die Sängerin, in der Badewanne liegend: Selbst wenn du 10-mal mehr Auszeichnungen hättest, würde ich dich doch einen Feigling nennen. Auch das Talent von Suzy Pommier konnte diese Szene nicht retten. Nennst mich Feige? Die Sequenz, die jetzt folgte, war von unerhörter Brutalität. Der Industrielle erwürgte seine Geliebte. Das Ende des Films zeigte Polizisten, die die Affäre vertuschten, um den reichen Industriellen nicht zu kompromittieren und den Titel des Werks zu rechtfertigen. Eine Welt stand gegen die andere und der Stärkere zerbrach den Schwächeren. Schrecklich! Ich ertrage das nicht! Das ist nicht dir! Du darfst ruhig. Ich gehe. Wir sehen uns später, ja? Wie verabredet. Weil ich es sage. Hector Mancel. Hallo? Hallo? Ist dort die Kriminalpolizei? Höchstpersönlich. Kommen Sie schnell. Suzy Pommier ist ermordet worden. Wer ist am Apparat? Elisa, das Dienstmädchen. Ich würde nur zu gern kommen, aber Sie müssten mir noch die Adresse geben. Rüniswart 12. Gut. Genau genommen war Hector Mancel nur ein einfacher Inspektor, dessen Hauptbeschäftigung es war, die Hotels des 17. Arrondissements zu inspizieren. Aber der Name Suzy Pommier sagte ihm nichts. Und Kommissar Piget? Kommissar Piget? War nicht da. André, komm mit und stell keine Fragen. Warum? Ein Verbrechen ist begangen worden. Ein Mord an einer jungen Dame. Hast du Piaget benachrichtigt? Nein. Warum nicht? Er war nicht da. Eine Viertelstunde später hielt ein Taxi vor dem Gebäude Nummer 12 in der Rue Nicoise. Ein prächtiges Haus, vor dem sich bereits eine Menschenansammlung gebildet hatte. Donnerwetter! Kennst du diesen Namen? Suzy Pommier? Nein. Piaget wird glauben, wir hätten ihm den Fall wegschnappen wollen. Sie sind Mademoiselle Pommiers Dienstmädchen? Ja, Monsieur. Schlafen Sie in der Wohnung? Nein, mein Zimmer ist im 6. Stock. Wo haben Sie den gestrigen Abend verbracht? Ich war bei der Premiere des neuen Films der armen Madame. Aha. Suzy Pommier lag tot in ihrer Badewanne. Den Kopf halb im Wasser, die Knie angezogen wie ein Kind, das eben geboren wurde, die Züge vom Schmerz verzerrt. Ein furchtbares Bild. Außer der Leiche deutete nichts darauf hin, dass sich hier einige Stunden zuvor eine Tragödie abgespielt hatte. Der junge Inspektor unterzog jeden Gegenstand einer eingehenden Prüfung. Mhm. Über der Rückenlehne eines Stuhls hing ein Schal, der an einer Stelle etwas feucht war. Merkwürdig. Mademoiselle, wo ist die Tinte? Hier, Monsieur. Mit Hilfe eines Streichholzes brachte er an der Badewanne genau über dem Wasserspiegel ein Zeichen an. Dann fand er in einem Geheimfach des Sekretärs alte Liebesbriefe der Künstlerin. Interessant. Und einen kleinen Notizkalender. Da bist du. Hör mal zu. 3. Mai, Pierre um 8 Uhr. 4. Pierre. 5. Studio, Pierre. 6. Abendessen mit Edmond Court, Pierre um Mitternacht. Gestern? Am Abend des Verbrechens? Nichts. Wer ist dieser Pierre? Das werden wir herausbekommen. Was sagt die Concierge? Nichts von Bedeutung. Sie waren in irgendeiner Filmvorführung. Wir sollten gehen, bevor der Erkennungsdienst kommt. Piaget wird nicht erfreut sein, wenn wir hier... Warte. Ich muss mich noch davon überzeugen, ob mein Experiment Erfolg gehabt hat. Welches Experiment? Das wirst du später erfahren. Er kehrte ins Badezimmer zurück, warf an der Stelle, die er mit Tinte markiert hatte, einen Blick auf die Leiche und kam dann lächelnd zurück. Wir haben keine Minute zu verlieren. Wenn wir den Mörder nicht vor Ablauf von 3 Tagen verhaften, wird es zu spät sein. Warum? Weil ich es sage. Erste Vernehmung. Monsieur Nervré? Pierre Nervré? Ja, da bin ich. Ich komme Ihnen eine sehr traurige Mitteilung zu machen. Mademoiselle Pommier ist heute Nacht ermordet worden. Wer sind Sie? Inspektor Hector Mansell. Was? Was sagen Sie? Nein, nein. Nein, das ist nicht möglich. Seien Sie tapfer. Das. Pierre Nervré hatte angefangen zu gestikulieren wie ein Verrückter. Dann und wann führte er seine Hand an die Stirn, als wollte er sich mit den Nägeln die Haut abreißen. Der Inspektor ließ ihn nicht aus den Augen. Wo bist du, meine Liebste? Komm zu mir. Komm und sag mir, dass es nicht wahr ist. Bitte beruhigen Sie sich. Wenn Sie wollen, dass die Frau, die Sie so geliebt haben, gerecht wird, müssen Sie mir helfen. Die ich so geliebt habe? Wann sind Sie das letzte Mal von ihr weggegangen? Sie war es, die gegangen ist. Gestern Abend, vielleicht 5 Minuten vor Ende des Films, dieses schrecklichen Films. Aber wie ist sie denn ermordet worden? Und von wem? Bei sich zu Hause, in der Badewanne. In der Badewanne? Ja. Oh Gott. Jetzt schien Pierre Nervré das Bewusstsein zu verlieren. Er wankte, seine Knie gaben nach, dabei hob er den Kopf, als wolle er zum Himmel flehen. Entweder war der Kerl ein gerissener Gauner, der Komödie spielte, oder ein Mann mit Herz. Eins von beidem, dachte der Inspektor. Ist das wahr? Susi ist in ihrem Bad ermordet worden? Finden Sie das nicht unglaublich? Bedenken Sie, was für ein Zufall. Was meinen Sie mit Zufall? Na, in dem Film, der gestern Abend so schlecht aufgenommen wurde, da spielt sie die Rolle einer Frau, die in ihrem Bad ermordet wird. Aha. Von wem? Von einem reichen Industriellen. Nein, wer ist der Mann, der den Mörder spielt? Marcel Donat. Sie kennen ihn? Ja. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Gestern Abend, er war bei der Vorführung. Susi Pommier war Ihre Geliebte, nicht wahr? Ja. Und ich bin stolz darauf. Stolz steht nicht zur Debatte. Und Ihre Frau, wusste sie Bescheid? Ja. Ist das ein Verhör? Folglich ist es wohl oft vorgekommen, dass Sie in der Rue Nissoir schliefen. Oft. Warum gestern Nacht nicht? Ich hatte es vor, wir waren für Mitternacht verabredet. Als Mademoiselle Pommier sie verließ, hat sie Ihnen nicht gesagt, wohin sie ging? Sie kannte sehr viele Leute. Wenn ich hätte anfangen sollen, mir Gedanken zu machen... Waren Sie um Mitternacht in der Rue Nissoir? Ich bin zuerst nach Hause, um mich umzuziehen. Und danach? Bin ich zu ihr und habe geläutet. Niemand hat mir geantwortet. Haben Sie mehrmals geläutet? 3 oder 4 Mal. Ich konnte es mir nicht erklären. Was haben Sie dann getan? Dann... Ich muss Ihnen etwas gestehen. Ich wurde plötzlich argwöhnisch. Ich dachte, sie ist noch nicht zurück, weil sie mit einem Geliebten zusammen ist. In meiner Vorstellung konnte dieser Geliebte nur Marcel Donat sein. Warum? Sonst hätte sie keinen Grund gehabt, darauf zu bestehen, dass er mit ihr in dem Film spielt. Seit einem Monat sprach sie ständig von ihm. In den letzten Tagen lud sie ihn fast täglich zu sich ein. Also habe ich mich vor seinem Haus in der Rue Girardeau postiert. Ich war überzeugt, dass Susi jeden Augenblick herauskommen würde. Fahren Sie fort? Meine Überraschung war groß, als ich Donat selbst herauskommen sah. Er hatte sich ebenfalls umgezogen, stieg in seinen Wagen und fuhr weg. Und Sie? Ich habe in einem Café an der Place Clichy etwas getrunken. Erinnern Sie sich an den Tisch, an dem Sie saßen? Nein. Schade. Ich bin eine halbe Stunde geblieben, dann bin ich noch einmal in die Rue Nissoir. Und hier hat sich etwas ereignet, dessen Tragweite mir erst jetzt bewusst wird. In dem Augenblick, als ich mit dem Wagen vor Susis Haus hielt, sah ich Donat aus dem Haus kommen. Was Sie sagen, ist sehr interessant. Fragt sich nur, wie viel davon stimmt. Ist es nicht eigenartig, dass Sie Donat aus seiner Wohnung haben gehen sehen und eine Dreiviertelstunde später denselben Mann aus dem Haus Ihrer Geliebten? Das nenne ich merkwürdige Zufälle. Ich habe... Und was mir am absonderlichsten vorkommt, dass Sie zufällig Lust bekommen haben, an der Place Clichy ein Glas Wein zu trinken. Wie um Donat zu ermöglichen, seine Schandtat zu begehen. Wenn Sie den armen Jungen hätten belasten wollen, hätten Sie es nicht besser anstellen können. Ich habe nichts als die Wahrheit gesagt. Ich bin bereit, es vor Donat selbst zu wiederholen. Wir werden sehen. Im Moment ist es nicht nötig. Taxi! Taxi! Eine merkwürdige Person. Treten Sie ein, Inspektor. Ich habe die schmerzliche Nachricht soeben erfahren. Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung. Das ist sehr liebenswürdig von Ihnen. Marcel Donat war der Typ des gut aussehenden Mannes. Groß, stattlich, sein Gesicht sonnengebräunt. Während er selbst mit der raffiniertesten Eleganz gekleidet war, war die Wohnung, in der er lebte, ältlich und ärmlich. Als hätte er sie von einer betagten Verwandten geerbt. Nun, dann sagen Sie mir erst einmal, was Sie um 2:30 Uhr morgens bei Mademoiselle Pommier getan haben. Ich? Ja, Sie. Ich? Sie täuschen sich. Oder man hat Sie in die Irre geführt. Aber nehmen Sie doch Platz, Monsieur. Nein, danke. Ich werde Sie bitten müssen, mit mir zu kommen, wenn Sie mir keine befriedigende Auskunft über den gestrigen Abend geben. Sehr gern. Ich habe nichts zu verbergen. Nun, dann ist es nicht nötig, es zu sagen. Nach der Filmvorführung bin ich ins Café Rivière gegangen, wo man mich übrigens kennt. Ich habe mich einige Minuten mit der Kassiererin unterhalten, danach habe ich telefoniert. Mit wem? Mit einer Dame der Gesellschaft. Wie heißt sie? Ich bitte Sie, Herr Inspektor. Sie ist verheiratet. Ich weiß nicht, ob Sie sich im Klaren sind, dass ein schwerer Verdacht auf Ihnen lastet. Wenn Sie sich weigern, Ihr Verhalten zu erklären... Monsieur, ich stehe zu Ihrer Verfügung. Das habe ich bereits gesagt. Was haben Sie nach diesem Anruf getan? Ich habe die Straßenbahn Nummer 30 genommen und bin nach Hause gefahren. Sie sind nicht wieder ausgegangen? Warum wäre ich dann nach Hause gegangen? Um sich umzuziehen. Ich habe die Wohnung nicht mehr verlassen. Na gut. Sagen Sie mir jetzt, wie Ihre Beziehung zu Mademoiselle Pommier war? Beruflich. Rein beruflich. Wie haben Sie sie kennengelernt? Vor einigen Jahren. Sie war damals Direktrice in einem Modehaus. Waren Sie mit ihr liiert? Zu dieser Zeit ja, aber das hat nicht lange gedauert. Ein reicher holländischer Plantagenbesitzer hat sich für sie interessiert. Er war sehr eifersüchtig. Sie sah sich sofort gezwungen, zwischen ihm und mir zu wählen. Ich möchte betonen, dass ich in jedem Fall entschlossen war, Schluss zu machen. Warum? Armut hindert nicht daran, ehrenhaft zu sein. Glauben Sie, ich sei ein Mann, der es hinnimmt, dass sich seine Geliebte von einem anderen aushalten lässt? Wie hieß der reiche Plantagenbesitzer? Joachim, soweit ich mich entsinne. Joachim wie? Das weiß ich nicht mehr. Wovon lebten Sie bisher? Ich hatte bescheidene Einkünfte, Monsieur. Erst seit kurzer Zeit bin ich gezwungen zu arbeiten. Sie haben sich für den Film entschieden. Das ist ein sehr ehrenhafter Beruf. Sie haben sich an Ihre kleine Freundin von einst erinnert und Sie gebeten, Ihnen zu helfen. Sie sollen wissen, dass ich dabei kein einziges Mal auf die Vergangenheit angespielt habe. Um zusammenzufassen, Sie haben niemanden in Verdacht. Wenn ich an Ihrer Stelle wäre, Herr Inspektor, würde ich den Schuldigen im Kinosaal suchen. Stark beeindruckt von dem Schauspiel, muss sich der zweifellos schwache Mensch veranlasst gesehen haben, meine fatale Tat nachzuahmen. Lassen Sie mich Ihnen sagen, dass ich die Rolle des Mörders glänzend spiele, mit schlafwandlerischer Sicherheit, um den Ausdruck eines Kritikers zu benutzen. Der Schuldige wartet also am Ausgang auf Suzy. Folgt ihr? Spricht sie möglicherweise sogar an? Vielleicht ist er ein Bekannter des Opfers, was erklären würde, dass sie ihm erlaubte, sie zu begleiten. Einmal in ihrer Wohnung begeht er seine Untat und verschwindet. Sind Sie fertig? Ja. Gut. Dann bis bald. Na, mein Lieber? Nichts Neues? Nein, nichts. Die Concierge ist taub. Ist sie auch blind? Ja. Keine Sorge. In ein paar Tagen wird der Mörder verhaftet sein. Du bist erstaunlich. Keine Komplimente, bitte. Du könntest mich verweichlichen. Was werden wir jetzt tun? Ich habe Hunger. Ich werde einen kleinen Ausflug machen. Ins Filmstudio nach Angier. Ich will den Regisseur verhören. Außerdem muss ich wissen, wer der Geldgeber war. Aber lass uns zuerst zum Präsidium fahren. Wie viel Uhr ist es? Schon 3:30. Dann essen wir eben abends. Oh. Ich ganz allein. Kommissar Piget. In seinem Büro fand Mansell eine kurze Notiz. Kommen Sie zu mir, sobald Sie zurück sind. Piget. Als er die Abendzeitung entdeckte mit der Schlagzeile Filmstar Suzy Pommier ermordet, musste er sich an die Wand lehnen, um nicht zu fallen. Die Kriminalpolizei hat ihre geschicktesten Detektive auf die Spur des Mörders geschickt. Einer von ihnen, Hector Mansell, ist dem Verbrecher auf der Spur. Er ist soeben mit unbekanntem Ziel abgereist. Es ist zu vermuten, dass eine Verhaftung unmittelbar bevorsteht. Das wird Ärger geben. Kommissar Piché? Ah, da sind Sie ja. Seit Stunden suche ich Sie. Was hat das zu bedeuten? Haben Sie die Absicht, uns alle lächerlich zu machen mit Ihrer Dummheit? Das ist doch was Riesen, ja wirklich. Kommissar Piché war in einem Zustand unbeschreiblicher Wut. Alle Augenblicke schlug er mit der Faust auf den Tisch. Dann fasste er wieder grundlos einen der Polizisten, die ihn umringten, gefühlvoll um die Schulter. Würden Sie mir sagen, wer Ihnen den Auftrag erteilt hat, sich um diese Geschichte zu kümmern? Oh, damit werden Sie nicht durchkommen, Marcel. Sie sollen wissen, dass in diesem Haus Kameradschaft herrscht. Wir sind solidarisch miteinander. Wir schießen uns nicht gegenseitig in die Beine. Nicht wahr, meine Herren? Und Fleiß im Verborgenen, nicht Achtung von Lob und Schmeichelei, das ist es, was ich von meinen Mitarbeitern verlange. Wer Publizität und Spektakel vorzieht, hat in diesem Haus nichts zu suchen. Kommissar Pichet? Oh, Herr Minister, aber gewiss, das ist sehr einfach. Von einer Einfachheit, die geradezu... Ich werde ihn verhören. Natürlich, das ist eine Sache von ein paar Stunden. Indizien sammeln, gewiss. Heute Abend, mit Sicherheit. Nein, er ist zurückgekommen. Zu jung, natürlich. Deshalb habe ich die Sache selbst in die Hand. Oh, vielen Dank, Herr Minister. Abgemacht, ich werde Sie anrufen. Auf Wiedersehen, Herr Minister. René, geben Sie Bescheid, dass ich Pierre Nervé in ungefähr 10 Minuten verhöre. Man soll ihm Zigaretten anbieten. Dürfte ich... Nun, Sie haben ja gehört, was ich dem Minister gesagt habe. Der Mörder ist hier. Und wissen Sie, wer ihn verhaftet hat? Ich. Ich ganz allein. Ich verstehe nicht, was Sie meiner bescheidenen Person vorwerfen. Als ich heute Morgen dem Telefonanruf nachging, waren Sie nicht da. Mein einziger Fehler war, diese Angelegenheit für unbedeutend zu halten. Sie sind ein Ignorant. Alle Welt kennt Susie Pommier. Von jetzt an wird sich Ihre Rolle in diesem Haus auf Vertretungen beschränken. Ich erlaube mir, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass ich im Begriff bin, den Schuldigen zu verhaften. Mein armer Freund, Sie sind beschränkt. Der Schuldige ist hier. Es geht nicht darum, den Schlauen zu spielen. Das kann jeder. Das Schwierige ist, die Situation auf den ersten Blick zu erfassen und den festzunehmen, der als der Schuldige erscheint. Wenn Sie sich darauf einlassen, Alibis und Beweise in Betracht zu ziehen, werden Sie nie fertig. Nervé war der Geliebte der Künstlerin, er war mit ihr verabredet, er war eifersüchtig, er hat sie getötet. Alles andere ist Zufall und Literatur. Nicht wahr? Meine Herren? Wenn Sie Ihre schlauen Nachforschungen weiterführen wollen, bitte. Traurigen Herzens verließ der junge Inspektor das Polizeipräsidium. Mit einem sonderbaren Gefühl der Scham sah er die Zeitungsverkäufer die Abendausgabe anpreisen. Würde dieser Nachmittag der einzig ruhmreiche in seinem Leben sein? Kommissar Piget hatte ihm den Krieg erklärt. Nun gut, man würde sehen, wer als Sieger daraus hervorging. Taxi! Taxi! Nervé redet. Während Hector Mancel dem Ruhm oder der Niederlage entgegenfuhr, spielte sich im Büro von Kommissar Piget... Im Licht eines elektrischen Deckenleuchters eine dramatische Szene ab. Haben Sie es sich gut überlegt, Nervé? Wir haben alle Zeit der Welt. Wenn es nötig ist, werden wir die Nacht hier verbringen. Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ich wiederhole, dass ich unschuldig bin. Ich sage Ihnen lieber gleich, dass wir Erkundigungen über Sie eingeholt haben. Ihr Großvater ist in einem Irrenhaus gestorben. Wir haben Zeugenaussagen, dass Sie oft unter heftigen Wutanfällen leiden, denen krankhafte Depressionen folgen. Also, was ist in Ihnen vorgegangen? So viel ist gewiss, Sie haben den Kopf verloren und Sie erwürgt, genauso wie Sie es eine Stunde zuvor haben tun sehen. Sie sind krank, mein Sohn. Sie scheinen nicht zu begreifen, dass wir Sie in Ihrem eigenen Interesse bitten zu gestehen. Sie sind doch kein Schwerverbrecher. Schließlich haben Sie nicht Ihre Eltern erwürgt. Sie haben nicht an einer Straßenecke einen Passanten aufgelauert, um ihn mit 6 Revolverkugeln niederzustrecken. Sie sind ein Mann wie wir. Sie haben einfach einen Moment der Verwirrung gehabt. Ich wiederhole, dass ich unschuldig bin. Sagen Sie das noch einmal. Ich sage es noch einmal. Also gut. Sie behaupten, gesehen zu haben, wie Monsieur Donat aus seinem Hause kam. Ist das richtig? Ja. Eins von beidem, entweder Sie lügen oder Donat lügt. Es ist soweit. Hol ihn herein, Vigneron. Marcel Donat sah mitgenommen aus. Seine Gesten verrieten Angst. Die 2 langen Stunden, die er im Polizeipräsidium warten musste, hatten ihn jegliche Selbstsicherheit verlieren lassen. Monsieur Donat, Wir haben gerade gehört, dass Sie um 1:30 morgens Ihre Wohnung verlassen haben, um zu Mademoiselle Pommier zu gehen. Was haben Sie zu dieser schwerwiegenden Behauptung zu sagen? Es ist wahr. Was? Als ich an Ihrer Tür klingelte, hat sich niemand gemeldet. Ich bin sofort wieder nach Hause zurückgekehrt. Und warum wollten Sie Mademoiselle Pommier zu einer so ungebührlichen Stunde sehen? Ich wollte mich vergewissern, dass Monsieur Navré bei ihr ist. Und warum das? Um mich in Ruhe mit Madame Navré zu treffen. Mit meiner Frau? Verzeihen Sie, dass ich Sie so feige hintergangen habe und dass ich es jetzt erst in Gegenwart Dritter sage, aber wenn sich schwerwiegende Verdächtigungen gegen die eigene Person anhäufen, ist man es sich schuldig. Könnten Sie mir eine Zigarette geben, Herr Kommissar? Mit Vergnügen. Kommissar Piget, Sie hatten recht. Ich bin der Schuldige. Ich gestehe, dass ich Suzy Pommier getötet habe. Bravo! Machen Sie mit mir, was Sie wollen. Sie war im Bad. Sie lächelte mich an. Plötzlich war mir klar, dass sie Liebhaber hatte, dass sie nicht gezögert hatte, sich vor Marcel Dornat nackt zu zeigen, dass sie mich mit ihm betrog. So näherte ich mich der Badewanne und ohne zu wissen, was ich tat, drückte ich zu. Ich drückte ihre weiße Kehle zu. Eine Privatvorstellung. Ich nehme nicht an, dass die Kriminalpolizei so naiv ist, eine Verbindung zwischen der Mordszene in unserem Film und dem wirklichen Mord herzustellen. Inspektor Mansell hatte Jean Rivière, den Regisseur von Les Deux Mondes, um eine Unterredung gebeten. Haben Sie den Film gesehen? Nein, leider nicht. Schade. Man hat mich gerade angerufen, dass die Polizeipräfektur ihn verboten hat. Sie werden verstehen, wie unangenehm das ist. Monsieur, wäre es möglich, den Film für mich allein vorführen zu lassen? Hm? Ich habe den Eindruck, dass es meine Untersuchung sehr voranbringen würde. Oh, es ist kompliziert. Aber ich werde sehen, ob es sich einrichten lässt. Ich danke Ihnen. Können Sie mir sagen, wer der Autor des Drehbuchs ist? Nach dem Erfolg, den uns Le Fleur eingetragen hat, stand ich stark unter dem Einfluss der expressionistischen deutschen Filme. Ich träumte von einem Drehbuch, das die dramatischen Qualitäten dieser Filme mit der realistischeren Auffassung hier in Frankreich verbinden sollte. Suzy Pommier hat mir dann vorgeschlagen, einen Film über das Leben einer Frau zu machen, der... Ja? Ein grauhaariger Mann von etwa 60 Jahren betrat den Raum. Seine Haltung hatte etwas sonderbar Steifes. Rivière machte ihn mit dem Inspektor bekannt. Ich habe Ihren Namen in den Zeitungen gelesen. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, Ihnen zu begegnen. Verzeihen Sie, auch Ihr Name kommt mir bekannt vor. Wie war er nochmal? Escamp. Ich habe Suzy Pommier früher einmal sehr gut gekannt. Sie ist für mich mehr als eine Freundin gewesen. Aha. Ich bin zu Ihnen gekommen, Monsieur Rivière, um Sie um etwas sehr Heikles zu bitten. Ich würde mein Möglichstes tun. Ich habe erfahren, dass Ihr Film von der Polizeipräfektur verboten wurde. Ich nehme an, Sie haben die Absicht, die Rechte ins Ausland zu verkaufen? Ja. Wäre es unsinnig, Sie darum zu bitten, das nicht zu tun? Hä? Ich habe Suzy Pommier einmal geliebt und empfinde immer noch tiefe Verehrung für Sie. Der Gedanke, dass Millionen Menschen auf der ganzen Welt in gewisser Weise an der tragischen Szene teilhaben können, die ihr Leben zerstört hat, ist mir unerträglich. Ich glaube, ich verstehe Ihren Gedanken, Monsieur. Aber worum Sie bitten, ist unmöglich. Bedenken Sie, dass wir 1200.000 Francs ausgegeben und 6 Monate lang gedreht haben. Oh, glauben Sie nicht, dass ich Sie um diesen Gefallen bitte, ohne Ihnen Schadenersatz anzubieten. Ich versichere Ihnen, wenn Sie morgen in mein Büro kommen, werden wir uns über die Summe verständigen. In diesem Fall ist das etwas anderes. Sie haben sicher den Eindruck, Monsieur Mansell, dass die Liebe mich töricht macht. Nicht im geringsten. Ich verstehe Ihre Gefühle sehr gut. Ich staune nur, dass Sie eine so enorme Summe ausgeben wollen in Erinnerung an eine Frau, die Sie seit Jahren aus den Augen verloren haben. Vergessen Sie nicht, dass Sie jung sind und deshalb nicht imstande zu verstehen, wohin die Leidenschaft im Herzen eines Mannes in meinem Alter führen kann. Als Monsieur Escamp gegangen war, hatte Rivière den Inspektor zur Vorführung des Films in einen kleinen Saal gebeten. Ich muss dir etwas gestehen. Ja, Liebling? Ich bin gezwungen, dich zu verlassen. Meine Geschäfte rufen mich ins Ausland. und bei meiner Rückkehr werde ich mich verheiraten. Meine Familie. Wie schlecht Donna ist. Warum haben Sie ihn dann engagiert? Nein! Es war der Wunsch von Sie, Premier. Du willst mich also. Sie meinte, er sei genau der Richtige für die Rolle. Wenn es von mir abhängte, würde ich mein Leben lang bei dir bleiben. Von wem hängt es dann ab, wenn nicht von dir? Von meiner Familie. Du Feigling. Ein Feigling bist du. Warum geht sie jetzt? Das macht die Szene realistischer. Selbst wenn du 10-mal mehr Auszeichnungen hättest, würde ich dich doch einen Feigling nennen. Du nennst mich Feige? Halt. Was haben Sie? Halten Sie den Film an. Die Orden, diese Orden, da, was geschieht damit? Sie reißt sie ihm mit letzter Kraft ab, bevor sie stirbt. Und er nimmt sie der Toten wieder ab, um nicht entdeckt zu werden. Regen Sie sich nicht auf, es ist nicht der Mörder, dem Sie gegenüberstehen. Da irren Sie sich. Allein auf der Welt. Monsieur Auguste Pommier. Am nächsten Morgen berichteten sämtliche Zeitungen von der Verhaftung Pierre Nervrais. Kommissar Piget war bester Laune. Ah, da sind Sie ja, Marcel. Ich beglückwünsche Sie. Sie sind der, auf den man gewartet hat, wie die Zeitungen gestern schrieben. Endlich jemand, der es mit den Meistern von Scotland Yard aufnehmen kann. Unglücklicherweise liegt jetzt ein Schatten auf dem Bild, weil nämlich ich den Mörder ganz simpel hier in diesem Büro verhaftet habe. Ohne mit unbekanntem Ziel zu verreisen. Anier ist kein unbekanntes Ziel. Sie hätten nach Südamerika reisen sollen, wenn Sie schon dabei waren. Herr Kommissar! Aber was wollen Sie? Seit wann betritt man ein Büro wie eine Mühle? Monsieur Auguste Pommier möchte, dass Sie ihn empfangen. Wer ist Auguste Pommier? Wahrscheinlich der Vater von Suzy Pommier. Fangen Sie nicht wieder an, den Schlauen zu spielen, Marcel. Aber da Sie die Geschichte ja so genau kennen, empfangen Sie doch diesen Besucher. Aber keine Taktlosigkeiten, verstanden? Als ich heute Morgen erfuhr, dass der Mörder meiner Tochter verhaftet worden ist, hatte ich nur noch den einen Wunsch, mich bei dem zu bedanken, der mein liebes Kind gerecht hat. Wir sind sehr gerührt, Monsieur. Meine Tochter, meine arme Tochter, sie war... Fassen Sie sich. Sie war gutherzig. Sie hatte ihren armen Vater nicht vergessen. Sie liebte ihn, die Unglückliche. Sie wollte, dass er glücklich ist. Sie hatte versprochen, mir Geld zu geben, wenn der neue Film... Und gerade in diesem Moment bringt sie einen Wüstling Feige um. Begreifen Sie, welchen Hass ich auf diesen Mann habe? Das ist völlig legitim. Ja, er ist schuld daran, dass ich heute allein auf der Welt bin. Ohne Unterstützung. Ohne Geld. Ach, Herr Kommissar. Ich bin nur Inspektor. Herr Inspektor, wenn Sie etwas für mich tun könnten, wenn man mir helfen könnte, bis ich einen Platz, eine Stelle fände. Ihre Tochter hat Ihnen nichts hinterlassen? Nichts. Absolut nichts. Seltsam. Es wird doch sicher eine Möglichkeit geben, einem armen Vater, dessen Tochter auf schändliche Weise... Monsieur, ich werde sehen, was ich für Sie tun kann. Ums Leben kam. Kommen Sie morgen wieder, ich bin gerade sehr in Eile. So war es. Der Inspektor durfte nämlich den Zug nicht verpassen. Seine Ermittlungen erforderten nun tatsächlich eine Reise mit bekanntem Ziel. Ich verstehe ganz und gar nicht. Wo willst du hin? Nach Straßburg. Ich muss das dortige Polizeiarchiv aufsuchen. Zur Beerdigung morgen bin ich zurück. Hast du Piget benachrichtigt? Nein. Warum nicht? Er war nicht da. André gefiel das gar nicht. Er versprach aber, den sonderbaren Vater von Suzy Pommier, der sich wie ein vulgärer Schnorrer benommen hatte, nicht aus den Augen zu lassen. Der Beerdigung. Wir haben eine große Auf der Beerdigung, am nächsten Tag um die Mittagszeit, geschah etwas Schreckliches. Etwas ganz und gar Unfassbares. Noch während der Präsident der Bühnenvereinigung die Trauerrede hielt, verlor der unglückliche Monsieur Pommier seinen Verstand. Sie lügen! Sie lügen! Sie lügen! Immer lauter schrie er dem Herrn neben ihm, es war Monsieur Escamp, diese Worte ins Gesicht, um dann plötzlich wie ein gehetztes Tier loszulaufen. Lassen Sie mich durch! Lassen Sie mich durch! Lassen Sie mich durch! Weg! Er stürzte vorwärts aus dem Friedhof, auf die Straße. Und noch bevor er eingeholt werden konnte, hatte er sich unter einen Autobus geworfen. Er war sofort tot. Nachdenklich beobachtete Inspektor Mansell, wie einige Minuten später ein Leichenwagen erschien. Wie hatte der Unglückliche Monsieur Escamp genannt, kurz bevor er dem Wahnsinn verfiel? Joachim. Im Palais de Justice. Während dieser Tragödie spielte sich im Palais de Justice eine nicht weniger dramatische Szene ab. Pierre Navray, der seit seiner Verhaftung um 10 Jahre gealtert schien, wurde in Begleitung seines Anwalts dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Ich kann nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr ertragen. Lassen Sie den Kopf nicht so hängen. Sie haben eine Frau getötet, die Sie liebten. Das kommt oft vor. Monsieur Pierre Navray. Der bin ich, Herr Richter. Setzen Sie sich. Ich frage Sie, was sind die Motive Ihres Verbrechens? Warum haben Sie Ihre Geliebte getötet? Wenn Sie nicht antworten, fürchte ich, dass ich mir keine Meinung werde bilden können. Erlauben Sie, Herr Richter, der Beschuldigte ist sehr aufgewühlt. Nehmen Sie sich zusammen. Ich stelle Ihnen also zum zweiten Mal die Frage, warum haben Sie die Tat begangen? War es Eifersucht? War es, weil Sie ihre überdrüssig waren? Oder war es in einem Augenblick des Zorns, ausgelöst durch irgendeine Kinderei? So war es, Herr Richter. Nicht doch, das sind Annahmen von mir. Sagen Sie mir, ob eine von Ihnen stimmt. Susie hat mir gesagt, sie werde mich verlassen, weil sie einen Kollegen liebte. Marcel Donat. Sie haben Ihre Geliebte also getötet, weil sie sich von Ihnen trennen wollte? Verzeihung, das geht aus dem, was mein Mandant sagt, nicht hervor. Was geht denn daraus hervor? Dass er sie getötet hat, weil er in seinem Menschenherzen litt. Ach so. Meine Verteidigung wird auf diesem Punkt aufbauen. Wenn Sie wollen, Maître. Sie verstehen, Herr Richter, sein Leiden war so wahrhaftig, so tief. Es rührte von so langer Zeit her, dass es eines Tages nur eines geringfügigen Ereignisses bedurfte, dass das Gleichgewicht zerbrach. Wenn in diesem Augenblick sein Bruder, seine Mutter da gewesen wären, er hätte sie ebenso getötet. Reizend! Die Niedergeschlagenheit, in der er sich befindet, beweist, wie aufrichtig seine Reue ist. Na gut. Letztendlich ist die Geschichte sehr einfach. Sie haben Susie Pommier aus Eifersucht getötet. Ich habe hier das Protokoll Ihres Geständnisses von Ihnen unterschrieben. Für heute besteht also kein Grund, Ihre Vernehmung fortzusetzen. Herr Richter, ich muss eine Erklärung abgeben. Ich habe gelogen. Ich bin nicht der Mörder von Susie Pommier. Was? Niemals wäre ich fähig gewesen, eine solche Untat zu begehen. Warum haben Sie das nicht früher gesagt? Ich bin unschuldig, Herr Richter. Ich schwöre es Ihnen. Wenn Sie wüssten, was ich seit 2 Tagen leide. Aber wie kommt es dann, dass Sie gestanden haben? Ich nehme nicht an, dass Ihnen das Geständnis durch Folter abgepresst wurde. Weil ich in dem nervösen Zustand, in dem ich mich während des Verhörs durch Monsieur Piget befand, plötzlich das Gefühl hatte, dass ich für den Tod derer, die ich über alles liebte, verantwortlich war. Ich verstehe nicht. Erklären Sie mir das. Ja, erklären Sie das. Ich war von meiner Eifersucht besessen. Ich war überzeugt, dass Susie am Abend der Premiere eine Verabredung mit einem Geliebten hätte. Also gab ich vor, sie nicht vor Mitternacht treffen zu können. Ich hatte nur ein Ziel vor Augen, sie mit ihm zu überraschen. Ach, wenn ich eine Sekunde geahnt hätte, was passieren würde. Das erklärt aber nicht, warum Sie die Justiz getäuscht haben. Ich habe nicht an die Justiz gedacht. Ich wollte mich bestrafen. Mir ist klar geworden, dass ich ebenso schuldig war wie der wirkliche Mörder. So, so. Maître, was sagen Sie dazu? Das ist ziemlich überraschend. Es gibt nichts Normaleres. Es ist sehr selten, dass ein Mörder sein Geständnis nicht widerruft. Aber diesmal hat es mir ein gewisses Vergnügen bereitet. Verstehen Sie, warum? Nein, Herr Richter. Weil Sie Ihrem Mandanten so erbauliche Gefühle unterstellten. Sie können den Angeklagten abführen. Den Angeklagten? Hat der Herr Richter nicht verstanden, was ich ihm gesagt habe? Doch, aber vorerst halte ich mich an die Tatsachen, ich habe Ihr Geständnis. Ich bin unschuldig, Herr Richter. Führen Sie den Angeklagten ab. Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig, das ist Amtsmissbrauch. Sie halten einen Unschuldigen fest, das wird sich teuer zu stehen kommen. Hilfe, zu Hilfe! Unter uns, was halten Sie davon? Ich, die Erklärung meines Mandanten wirft mein Verteidigungskonzept um. So, so. Nun gut, wir werden sehen. Gehen Sie auf der Stelle zur Kriminalpolizei und bringen Sie mir Kommissar Piget. Der Inspektor durchsucht eine Wohnung. In der Wohnung des unglücklichen Vaters von Suzy Pommier herrschte eine unbeschreibliche Unordnung. Allem Anschein nach war schon seit Tagen nicht mehr aufgeräumt worden. Alles war alt, unsauber. Essensreste standen auf dem Tisch. Unter der Matratze machte er seine erste Entdeckung. Schau an. Ein Bündel von vielleicht 500.000 Francscheinen. Für einen vulgären Schnorrer ist das nicht schlecht. Aber der Inspektor war noch nicht zufrieden. Er setzte seine Suche fort, untersuchte alle Ecken und Winkel der Wohnung. Er entleerte den Papierkorb und prüfte jedes einzelne Papierstück. Einer einfachen Postkarte, zerknickt, sogar zerrissen, schenkte er besondere Aufmerksamkeit. Lieber Monsieur Pommier, ich danke Ihnen für Ihre Einladung. Es wird mir ein großes Vergnügen bereiten, an der Premiere des neuen Films Ihre Tochter teilzunehmen. Meine besten Wünsche für Susie. Ihr ergebener Joachim Eskamp. Sehr ruhig, doch mit einem gewissen Zittern, steckte er die banale Botschaft in seine Brieftasche. Taxi! Taxi! Die Zeitungsleute? Nein, nein, man soll mich in Frieden lassen. Aber Sie sollten... Kommissar Piget wird zornig. Das ist ein starkes Stück. Was ist denn passiert? Man will Pierre Nervé nicht mehr als Mörder von Suzy Pommier. Das ist passiert. Der Untersuchungsrichter hat mir einen Verweis erteilt. Diese Geschichte fängt an, mir zum Hals herauszuhängen. Wenn das so weitergeht, werde ich böse. Los, los! Alle außer Vigneron sollen mein Büro verlassen. Da sind wir ja in einer schönen Lage. Der Minister hat auch schon angerufen. Meine Karriere steht auf dem Spiel. Ein Schnitzer geht noch durch, aber zwei nacheinander. Was für ein Glück. Bei Monsieur Eskamp. Lieber Inspektor, ich empfange Sie so formlos, weil ich in Reisevorbereitungen bin, wie Sie sehen. Sie fahren weg? Leider. Gerade habe ich an Sie gedacht. Stellen Sie sich vor, ich habe nie, auch nur eine Sekunde geglaubt, dass dieser Monsieur Nervé der Mörder der armen Suzy ist. Nun, und heute Abend, was lese ich? Er hat sein Geständnis widerrufen. Auch ich habe nie daran geglaubt, dass Nervé der Schuldige ist. Aber wer ist es dann? Sie werden es in einer Stunde erfahren. Wirklich? Was für ein Glück. Ich muss Sie aber um eine Gefälligkeit bitten. Worum Sie wollen? Hat Monsieur Rivière Ihnen die Filmkopien überlassen? Ja. Gegen welchen Betrag? 1.200.000 Francs. Hübsche Summe. Haben Sie eine Quittung? Natürlich. Würde es Ihnen etwas ausmachen, Sie mitzunehmen und mich zum Präsidium zu begleiten? Sofort? Es ist nicht eilig, aber ich zähle sehr auf Ihre Anwesenheit, um den Schuldigen zu entlarven. Ist es Jean Rivière? Im Augenblick darf ich noch nichts sagen. Ich will erst Gewissheit haben. Ist meine Anwesenheit wirklich notwendig? Unbedingt. Ich gestehe, dass es mir etwas unangenehm ist. Mein Zug geht um 9:30. Es ist eine Angelegenheit von höchstens einer halben Stunde. Vergessen Sie nicht, dass es darum geht, eine Frau zu rächen, die Sie sehr geliebt haben. Nun gut. Taxi! Taxi! Und so kam es, dass Inspektor Mansell am Ende dieses Tages, drei Tage nach dem Mord an Suzy Pommier, in Begleitung von Monsieur Eskamp zum Polizeipräsidium fuhr. Monsieur Donner, meine Geduld hat Grenzen. Das unterbrochene Verhör. Wenn Sie sich weigern, mir die Wahrheit zu sagen, lasse ich Sie auf der Stelle ins Gefängnis bringen. Aber ich... Entschuldigen Sie, Kommissar, aber ich muss Ihnen sagen, dass Monsieur Donner unschuldig ist. No. Was wollen Sie denn hier? Der Inspektor hat recht. Sie habe ich nicht gefragt. Hören Sie, Mansell, Sie haben sich schon einmal lächerlich gemacht. Ich werde Ihnen den Mörder von Suzy Pommier vorstellen. Er ist hier in diesem Gebäude. Hier? Diesmal wird man keine Nachsicht mit Ihnen haben. Bitten Sie Inspektor Vigneron, die Person zu holen, die sich in meinem Büro aufhält. Eine ausgezeichnete Idee. Sagen Sie mir erst, wer es ist. Joachim Eskamp. Joachim? Der holländische Industrielle? Ja. Er ist vor drei Jahren Suzy Pommiers Geliebter gewesen. Ich hoffe, Sie wissen, dass Monsieur Eskamp mächtige Freunde hat. Ich lege Wert darauf, Sie ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass Sie ihn auf eigene Verantwortung hierher gebracht haben. Natürlich. Vigneron, bitte geh und hole ihn. Ach. Monsieur Donner. Sie werden verstehen, dass wir unsere Unterredung unter diesen Umständen zu einem späteren Zeitpunkt fortführen werden. Selbstverständlich, wie Sie wünschen. Marcel Donner war so erleichtert, dass ihm die Tränen in die Augen traten. Wenige Augenblicke später betrat Monsieur Eskamp nichtsahnd den Raum. Dieser Mann ist der Mörder von Suzy Pommier. Sie erlauben sich einen Scherz mit mir, Inspektor. Ganz und gar nicht. Ich weiß nicht, Monsieur, ob Sie das Verhalten Ihres Untergebenen billigen. In jedem Fall werde ich Sie für diese Beleidigung verantwortlich machen. Inspektor, Sie haben gerade eine schreckliche Anschuldigung gegen diesen Mann erhoben. Erklären Sie sich. Das ist meine Absicht. Ich möchte Sie aber bitten, den Verbrecher einen Augenblick zu entfernen. Um der Klarheit meiner Erklärung willen darf ich nicht unterbrochen werden. Was soll dieses Theater? Monsieur Eskamp, ich bin mir sehr wohl bewusst... Nie im Leben! Ich verlange, dabei zu sein. Regen Sie sich nicht auf. Wir bringen Sie ins Nebenzimmer. Das wird nicht ohne Konsequenzen bleiben, das sage ich Ihnen. Monsieur. Hector Mansell redet. Und nicht einmal Kommissar Piget wagte, ihn zu unterbrechen. Als ich am Ort des Verbrechens eintraf, war die erste wichtige Beobachtung, die ich machte, dass der Wasserspiegel in der Badewanne, in der das Opfer lag, sank. Die Ursache war eine Haarsträhne der Toten, die unter dem Ablaufventil eingeklemmt war. Ich schloss daraus, dass die Leiche in die Badewanne getragen worden war, als diese noch leer war. Warum? Im Sekretär fand ich Briefe von früheren Liebhabern der Künstlerin. Einer kam von einem gewissen Monsieur Eskamp und war vor drei Jahren in Straßburg aufgegeben worden. Darin stand, dass er mit ihr brechen müsse, weil er sie nicht mehr liebe. Als nächstes erfuhr ich, dass die Tote in einem Film eine Frau gespielt hatte, die in ihrer Badewanne ermordet wird. Das konnte kein Zufall sein. Ich fuhr zu den Studios. Im Büro des Regisseurs begegnete ich dann, rein zufällig, Joachim Eskamp. Er kam, um alle Kopien des Films zu kaufen. Angeblich wegen seiner alten Liebe zu Suzy Pommier. War das nicht merkwürdig? Als ich den Film sah, begriff ich einen Teil der Wahrheit. In der sogenannten Ordensszene erscheint Donner mit seinen Auszeichnungen. Er erwürgt Suzy, sie reißt ihm die Orden ab, während sie um sich schlägt. Warum hat eine so intelligente Künstlerin auf dieser bizarren Szene bestanden? Mademoiselle Pommier war selbst für das Drehbuch verantwortlich, wie ich von Rivière erfahren hatte. Vielleicht, fiel mir ein, war es ja die Wiederholung einer Szene, die sich früher einmal, während des Krieges, tatsächlich ereignet hatte. War Eskamp deshalb so an den Kopien des Films interessiert? Ich fuhr nach Straßburg. Und wirklich, Aus den dortigen Polizeiarchiven erfuhr ich, dass es während des Krieges einen ungeklärten Mordfall gab, der sich genau so abgespielt hatte. In einem Badezimmer. Das Opfer war kurz zuvor in Gesellschaft eines ausländischen Offiziers gesehen worden. Nach und nach wurde mir alles klar. Offensichtlich hatte Susie Pommier von diesem Mord gewusst und ihn in dem Film nachgestellt. Aber wozu? Hier kommt der Vater der Künstlerin ins Spiel. Ein Schnorrer. Mit wenig Skrupel. Bei der Beerdigung konnte ich beobachten, wie Monsieur Escamp ihm etwas zuflüsterte, was ihn so entsetzte, dass er sich das Leben nahm. Außerdem fand ich in seiner Wohnung 500.000 Francs versteckt und eine Postkarte, auf der Escamp sich für die Einladung zur Premiere bedankt. Das war es. In seiner Gier musste Pommier den Entschluss gefasst haben, den reichen Monsieur Escamp zu erpressen. Er hat seine Tochter überredet, die Szene in dem Film nachzuspielen. Nur, dass er damit indirekt selbst ihren Tod verschuldet hat. Und eben das hat er auf der Beerdigung erfahren. Denn es besteht keinerlei Zweifel, dass Joachim Escamp aus Angst vor Entdeckung seines früheren Verbrechens Susie Pommier getötet hat. Er hat sich umgebracht. Ein Abschiedsbrief. Joachim Escamp lebte nicht mehr. André, der ihn bewachen sollte, hatte zu spät bemerkt, wie der Industrielle einen Revolver aus der Tasche zog. Es geschah im Bruchteil einer Sekunde. Eben wirkte er noch ganz heiter. Er hatte mich um ein Blatt Papier gebeten, weil er einen dringenden Brief zu schreiben hätte. Er setzte sich hin und schrieb und gleich darauf, bevor mir Zeit blieb, auch nur einen Finger zu rühren, setzte er sich den Revolver an die Schläfe. Wo ist der Brief? Hier. Er ist für den Kommissar. Für mich? Geben Sie her. Kommissar Piget. In diesem Moment wissen Sie bereits, was für ein erbärmlicher Mensch ich bin. Ich, der ich zweimal getötet habe, verdiene nicht mehr zu leben. Ihrem Untergebenen, dem jungen Inspektor Mansell, schulde ich unendlichen Dank. Ohne ihn hätte ich nie die Kraft gefunden, mich zu bestrafen, wie ich es verdiene. Mein gesamtes Vermögen soll ihm übertragen werden. Dies ist mein letzter Wille. Adieu. Nun sind Sie ein reicher Mann, Inspektor. Sie glauben doch nicht etwa, dass ich dieses Geld behalte. Nein. Ich spende es. Dem Witwenfonds der Pariser Polizei. Der Mord an Susie Pommier von Emmanuel Bouff. Aus dem Französischen von Barbara Heber-Scherer. Die Rollen und ihre Darsteller: Erzähler Friedhelm Tock, Hector Mansell Ulrich Nöten, André Jens Wawritschek, Kommissar Piget Helmut Pick, Susie Pommier Frauke Pohlmann, Auguste Pommier Walter Renneisen, Pierre Nervray, Ulrich Mattes, Marcel Donat, Oliver Reinhardt, Monsieur Rivière, Guntram Pratia, Joachim Escamp, Hans-Peter Hallwachs, Vigneron, Klaus Beusen, Untersuchungsrichter, Hermann Treusch, Anwalt, Moritz Stöpel, Elisa, Lena Streif, Sprecherin, Ursula Illert. Ton und Technik, Martha Seeberger und André Buscharet. Aufnahmeleitung Christoph Müller. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Produktion Hessischer Rundfunk 2003.